HR Retro. Aus den Audioarchiven. Zeit, jetzt. Ort der Handlung, Frankfurt. Die Beteiligten, eine Handvoll Männer, die beschuldigt werden, millionenfach gemordet zu haben. Und ein paar tausend Überlebende, die anklagen. Die Beschuldigten warten im Untersuchungsgefängnis zu Frankfurt auf den Prozess. Eine Gruppe von Männern, deren Namen für immer mit einem Begriff verbunden bleiben wird. Auschwitz. Die Voruntersuchung im Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main ist abgeschlossen. Es wurden mehr als 1200 Zeugen vernommen. Die Akten füllen etwa 70 Bände. Der Prozess, der am 20. Dezember beginnt, wird 8 bis 9 Monate dauern. 300 bis 400 Zeugen sind geladen. Da auch der größte Schwurgerichtssaal Frankfurts nicht für ein Verfahren dieses Ausmaßes ausreicht, findet der Prozess im Sitzungssaal der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung statt. Wer sind die Beschuldigten? Die Adjutanten SS-Hauptsturmführer Robert Mulka und SS-Obersturmführer Karl Höcker. Der Apotheker SS-Sturmbannführer Dr. Viktor Capesius, der Standortarzt Dr. Kurt Uhlenbrock. Die Zahnärzte Dr. Willi Frank und SS-Untersturmführer Dr. Willi Schatz. Der Lagerarzt SS-Obersturmführer Dr. Franz Lukas. Der Schutzhaftlagerführer SS-Hauptsturmführer Franz Hoffmann. Der Rapportführer Oswald Kaduk. Der Leiter der Vernehmungsabteilung SS-Oberscharführer Wilhelm Boger. Der Leiter der Aufnahmeabteilung SS-Oberscharführer Hans Stark. Der SS-Oberscharführer Klaus Dülewski. Der SS-Unterscharführer Johann Schobert, der SS-Rottenführer Percy Broad, der Blockführer im Bunker Block 11, SS-Rottenführer Bruno Schlage, die Sanitätsdienstgrade SS-Unterscharführer Emil Hantl, Herbert Scherpe, Gerhard Neubert, Hans Niedzwitzki und der SS-Oberscharführer Josef Kleer, die Blockführer SS-Unterscharführer Heinrich Bischoff und SS-Rottenführer Stefan Baretzky, SS-Oberscharführer Jakob Fries und SS-Unterscharführer Arthur Breitwieser. Wie lautet die Beschuldigung? Mord. In einer noch nicht genau zu übersehenden Anzahl von Fällen. 400 Zeugen klagen an. Augenzeugen, die erklären, jeden einzelnen Mord, den die Staatsanwaltschaft den Angeschuldigten vorwirft, selbst gesehen zu haben. Befehl zur Vergasung, als schon die Juden ausgezogen sind und nach in Krematorium hineingeschickt, gab damals SS-Oberscharführer Josef Kleer. Boger war bei den Totschlagen, hab gesehen mit Pistole in die Hand. Ich hab ihn gesehen bei jeder Erschossung in Block 11, bei der schwarzen Wand. Der Stark war ein gewöhnlicher Funktionär in politischer Abteilung, aber schon damals hat erschossen viele Häftlinge, die ins Lager gekommen sind. Ich habe es gesehen, wo Stark sich zu mehreren Exekutionen auf Block 11 allein begab. Dann wurden Schüsse gehört, ja. Und dann das hat auch manchmal mehrere Stunden gedauert. Zweimal, sagt Dr. Głowacki, hat er persönlich gesehen, wie der Dileski mit Genickschuss Leute erschossen hat. Ich habe auch gesehen, dass noch als wir ins Waggons gekommen waren, noch die schwachen Leute an Ort und Stelle in Anwesenheit von Richard Baer erschossen waren. Dr. Głowacki sagt, dass er einschätzt den Clear als einen Degeneraten, dass er die allen Ermordungen mit Vergnügen gemacht hat. Zeit, die letzten Jahre des NS-Regimes. Ort der Handlung, Auschwitz. Was war Auschwitz? Der Baedeker jener Zeit antwortet auf diese Frage. Die Bahn nach Krakau führt nordöstlich weiter über Auschwitz, 348 Kilometer von Wien, eine Industriestadt von 12.000 Einwohnern, ehemals Hauptort der Piastenfürstentümer von Auschwitz und Zator, Hotel Zator, 20 Betten, von wo eine Nebenlinie über Skawina nach Krakau führt, 69 Kilometer in 3 Stunden. Der Baedeker lügt, denn er verschweigt die eigentliche Geschichte von Auschwitz. Sie begann am 1. März 1940 mit einer Besichtigung. An diesem Tage kletterte eine Gruppe von SS-Offizieren aus dem Zug, durchschritt schnell den kleinen Warteraum des Auschwitzer Bahnhofes und bestieg auf dem ungepflasterten Vorplatz einen bereitstehenden Kübelwagen. Wenig später betrat der vom Inspekteur der Konzentrationslager Glücks zur Lokalbesichtigung kommandierte Sturmbannführer Eisfeld mit 4 SS-Offizieren zum ersten Male das Gelände mit den alten österreichischen Kasernen, das später unter dem Namen Auschwitz-Stammlager bekannt werden sollte. Eisfeld untersuchte gründlich. Bis hinunter zur Sola, einem Nebenfluss der Weichsel, prüften seine Leute jeden Quadratmeter Boden, zeichneten Lagepläne für Barackenbauten, zogen Striche, die später elektrisch geladene Stacheldrahtzäune wurden, zeichneten Rechtecke, die später zu maschinengewehrbestückten Wachtürmen wuchsen. Bei einem Gang durch die Stadt Auschwitz sah sich Eisfeld nach Erweiterungsmöglichkeiten um, besuchte die Judenwohnviertel und notierte in sein Taschenbuch: größere Mengen jüdischen Menschenmaterials in Auschwitz ansässig. Jederzeit als Arbeitskräfte zum Aufbau des Lagers einsetzbar. Die Wohngebiete danach zur Erweiterung des Lagers verwendbar. Am 21. Februar 1940 erstattete SS-Oberführer Glücks folgenden Bericht an Himmler über das Ergebnis der Besichtigung. Auschwitz, eine ehemalige polnische Artilleriekaserne, ist nach Abstellung einiger sanitärer und baulicher Mängel als Quarantänelager geeignet. Ein ausführlicher Bericht ist dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Gruppenführer Pohl, Gruppenführer Heydrich und dem Reichsarzt SS vorgelegt worden. Die noch notwendigen baulichen und hygienischen Untersuchungen in Auschwitz werden zurzeit durchgeführt. Am 18. April traf der inzwischen von Himmler ernannte erste Kommandant des Lagers, Rudolf Höss, in Auschwitz ein und begann sofort mit den Arbeiten zur Einrichtung des Konzentrationslagers. Höss beschreibt die Vorgänge dieser Tage in seiner Autobiografie, die er 1947 in einem polnischen Gefängnis vor seiner Hinrichtung verfertigte. Die Aufgabe war nicht leicht. Ich sollte in kürzester Frist aus dem bestehenden, zwar gebäudemäßig gut erhaltenen, aber vollständig verwahrlosten und von Ungeziefer wimmelnden Komplex ein Durchgangslager von 10.000 Häftlingen schaffen. In hygienischer Hinsicht fehlte praktisch alles. In Oranienburg wurde mir schon mit auf den Weg gegeben, dass ich nicht viel Hilfe erwarten könne. Ich müsse sehen, dass ich mich möglichst selbst behelfe. Ich war kaum in Auschwitz, da frug der Inspekteur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Breslau schon an, wann die ersten Transporte aufgenommen werden könnten. Von vornherein war mir klar, dass aus Auschwitz nur etwas Brauchbares werden könne durch unermüdliche, zähe Arbeit aller. Vom Kommandanten bis zum letzten Häftling. Höss machte etwas Brauchbares aus Auschwitz, im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum letzten Häftling. Denn von denen, die mit den ersten Transporten ins Lager kamen, lebt heute kein Mensch mehr. Zuerst ereilte das Verhängnis die Juden der Stadt Auschwitz. In den frühen Morgenstunden eines Tages im April 1940 setzte sich eine Gruppe von Fahrzeugen von den Artilleriekasernen aus in Bewegung. Die Insassen der Wagen waren SS-Leute. Sie trugen schussfertige Maschinenpistolen unter dem Arm. Die Wagenkolonne fuhr langsam zur Stadt, bog über den Marktplatz und nahm Kurs auf das Judenviertel. Das Ausheben der ersten 300 jüdischen Arbeitskräfte für den Aufbau des Lagers dauerte knapp eine Stunde. Die SS-Mannschaften sperrten mit ihren Fahrzeugen jeweils die beiden Enden einer der schmalen Straßen. Andere traten die Haustüren ein und trieben die Männer mit Kolbenschlägen hinaus zu den Wagen. Bei dieser ersten Aktion der SS in Auschwitz gab es auch die ersten Toten. Einige ältere Männer, die plötzlich von einem Wagen heruntersprangen und zu ihren Häusern zurückzuflüchten versuchten, brachen nach wenigen Metern unter dem Feuer der Maschinenpistolen zusammen. Die 300 Rekrutierten richteten in den nächsten Wochen Baracken auf, bauten den ersten Stacheldrahtzaun und zimmerten einen Teil der Wachttürme, die Sturmbannführer Eisfeld bei der ersten Inspektion des Geländes auf seiner Karte eingezeichnet hatte. Am 20. Mai 1940 begann das Lager offiziell mit der Arbeit. Der erste SS-Rapportführer Gerhard Palitsch traf mit 30 von ihm ausgewählten kriminellen Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen in Auschwitz ein. Sie erhielten die Häftlingsnummern 1 bis 30. Palitsch wusste, warum er ausgerechnet diese Gruppe von Männern als erste ins Lager schaffen ließ. Die Brutalität der von ihnen begangenen Verbrechen ließ in den Augen der SS darauf schließen, dass sie in der gleichen Art auch mit dem zu erwartenden Masseneingang an politischen und jüdischen Häftlingen fertig würden. Die Nummer 1 von ihnen, Bruno Brodniewicz, wurde zum Lagerältesten ernannt. Die anderen machte Palitsch zu Blockältesten und Kapos. Am gleichen Tage traf auch die erste Verstärkung der SS-Wachmannschaften ein. 15 Leute einer SS-Kavallerieabteilung aus Krakau richteten sich in den von den Auschwitzer Juden gebauten Baracken häuslich ein. Am 14. Juni 1940 begann das Vernichtungslager Auschwitz offiziell zu arbeiten. Ein erster großer Transport von 728 Polen wurde an der Rampe, dem toten Gleis, das vor dem Lagertor endet, ausgeladen. Weitere 100 SS-Leute bezogen die vorbereiteten Unterkünfte der Wachmannschaften. Die Schlote des ersten Krematoriums rauchten ab Juli 1940. Nachdem die natürliche und sonstige Sterbequote des Lagers unaufhaltsam anstieg, Seuchen, Entkräftung der Häftlinge und Gewalttaten der SS-Wachen waren die wirklichen Ursachen, ordnete Höss an, einen alten Munitionsbunker des Kasernengeländes als Krematorium umzubauen. Wie preußisch genau Höss hierbei vorging, ist noch heute aus einem spezifizierten Angebot zu ersehen, dass er sich hierfür von der Erfurter Ofenbaufirma Topf und Söhne kommen ließ. Später, als die Firma den Auftrag zugesprochen erhielt, achtete Höss genau darauf, dass der Kostenvoranschlag auch nicht um einen Pfennig überschritten wurde. Am 1. März 1941 besichtigte Himmler das Lager Auschwitz. Er erteilte den Befehl, bei dem Ort Birkenau, etwa 3 Kilometer von Auschwitz entfernt, ein weiteres Lager zu errichten, das zum umfangreichsten aller Konzentrationslager werden sollte. Birkenau war nach seiner Errichtung mit rund 140.000 Häftlingen belegt. Da Himmlers Befehle über die Vernichtung der eingelieferten Häftlinge eindeutig waren, begann man währenddessen im Stammlager an den Häftlingen spezielle Vernichtungsmethoden auszuprobieren. Höss befiehlt eine Probeaktion. Im Keller des Krankenblocks injizieren SS-Leute kranken und arbeitsunfähigen Häftlingen Wasserstoffsuperoxid, Benzin, Evipan und Phenol. Zuerst verabreichen sie die Spritzen intravenös. Später geht man dazu über, Phenol den Häftlingen direkt ins Herz zu spritzen. Bei dieser Aktion betritt in Auschwitz ein Mann die Bühne, dessen Name kein ehemaliger Häftling von Auschwitz vergessen wird. Josef Klär. Der Zeuge Dr. Klowatzki sah Claire täglich bei der Arbeit. Claire kenne ich am besten von allen anderen SS-Leuten. Den Claire habe ich gesehen bei der Spritzung. Habe ich das gesehen? Wie hat das gemacht? Habe ich gesehen? Dr. Klowatzki ist Arzt. Er ist es gewöhnt, auch mit ungewöhnlichen Dingen fertig zu werden. Jedoch bei seiner Aussage über Claire verließen ihn vor Aufregung seine Deutschkenntnisse. Ein Dolmetscher musste Dr. Klowatzkis Aussage weiter übersetzen. Also Dr. Klowatzki hat hier einen Plan des Blocks 20 aufgezeichnet auf ein Stück Papier. Also hier waren Treppen und da war der Eingang zum Block, hier war ein Korridor, der war mit einer Decke als Paravan, war es in zwei Teile geteilt. Hier rechts war ein Waschraum und vis-à-vis von der anderen Seite, von der linken Seite des Blocks, war so ein Kabinett, Ärztekabinett. Und da in diesem Zimmer hat der Claire diese Spritzen gemacht. Diese Kranken wurden hier gebracht mit den Treppen von dem ersten Stock und die warteten Reihe nach und einer nach den anderen wurden die auf der anderen Seite der Decke gebracht in diesem Zimmer, wo Claire die Spritzen vorbereitete. Da war ein Stuhl und ein Tischchen, wo die allen Injektionen, wo die allen Spritzen auf den Tisch lagen. Da einer nach dem anderen kamen dort ins Zimmer herein und da jeder hat so die Hand gehalten, dass der Claire konnte eine Injektion, eine Spritze mit Phenol ins Herz direkt einspritzen. Und da haben die Leichenträger diese Leute, die toten Leute, schon ins Waschraum gebracht. Der Dr. Klowatzki sagt, dass er einschätzt den Clear als einen Degeneraten, dass er die allen Ermordungen mit Vergnügen gemacht hat. Er hat das mit Liebschaft gemacht. Er war zufrieden, wenn er mehr Kandidaten zum Phenolspritzungen gehabt hat. Also Dr. Klowatzki hat ihn doch tagtäglich lange gesehen und er sagte, konnte das bemerken, dass der Mann liebte diese diese Arbeit, wie man das sagen kann. Der ehemalige Häftlingsschreiber im Krankenbau, Tadeusz Paczula, er lebt heute als Chirurg in Katowice, rundet das Bild des Abspritzers von Auschwitz, Josef Klär, ab. Klär, soweit ich weiß, war im Lager Auschwitz seit 1941. Zu dieser Zeit war er mir bekannt als SS-Unterscharführer. Er zuckte mit den Wimpern, also das war ein nervöser Tick. Ja. Ich glaube, der ist ihm bestimmt noch heute geblieben. Vom Beruf war er angeblich Tischler. Klär hat auf mich einen Eindruck eines psychopathischen Types gemacht. Ein halber Analphabet. Warum ich darüber spreche? Es sind mir Fälle bekannt, wo Klär nach einer Abspritzung von einer Menge von Häftlingen in die Krankenbauscheibstube kam und sich einen Schreiber zu oder sich zu einen Schreiber zu sich rufen ließ und ihm ein Schreiben diktierte, nämlich eine Rechnung für die Sonderbehandelte. Ja. Also es werden ich kann jetzt das nicht genau diktieren, wie es lautete, aber angeben, worum es sich handelte. 4 Sonderbehandelte an diesem und diesem Tage so und so viele Häftlinge werden so und so viele Zigaretten, so und so viel Schnaps, so und so viel Lebensproviant. Das bedeutet also, dass die SS-Leute, die solche Sonderbehandlung durchgeführt haben, Prämien dafür bekamen. Und meiner Schätzung nach, es waren circa 12.000, 13.000. Die allein auf das Konto von Klär gehen? Auf das Konto von Klär gehen. Verteilt über welchen Zeitraum? 1942 Herbstzeit bis Ende 43. Der Sanitätsdienstgrad Klär hatte Kollegen. Die SS-Leute Nierschwitzki, Schärpe und Hantl lösten ihn bei den Abspritzungen ab. Wie hoch ist die Gesamtzahl der auf diese Weise getöteten Häftlinge in Auschwitz? Ich weiß nicht, ob irgendwelche Quellen da sein können, die diese Sachen genau überprüfen könnten. Aber es werden wenigstens 20 oder stark über 20.000 auf diese Weise getöteten Häftlinge. Aber nicht nur in diesem Behandlungszimmer im Block 20, es waren auch, die Praxis war auch noch im Keller im Block 28 ausgeübt, aber kurzerweise. Himmler und der Lagerkommandant Höss betrachteten jedoch diese umständliche Tötungsweise als viel zu langsam für den von Himmler befohlenen Plan zur Massenvernichtung. Man hatte inzwischen die erste provisorische Vergasungsanlage eingerichtet. Am 3. September 1941 machte man einen ersten Versuch. Auf Befehl der SS brachten Pfleger 250 Kranke aus dem Häftlingskrankenbau in die Kellerzellen von Block 11. Dazu trieben SS-Mannschaften 600 russische Kriegsgefangene aus dem Lager Birkenau. Eine Gruppe von Häftlingen bekam den Auftrag, die Kellerfenster von außen mit Erde abzudichten. Einige SS-Leute, unter ihnen SS-Oberscharführer Josef Klär, schütteten durch eine Öffnung kristallisiertes Zyklon B ein und machten die Kellertüren dicht. Am nächsten Morgen war aus dem Keller kein Laut mehr zu hören. Höss meldete am nächsten Tag an Himmler, dass der Versuch mit Zyklon B zu voller Zufriedenheit verlaufen sei. Daraufhin wurde ein Nebenraum des Krematoriums als Vergasungsraum für ca. 600 bis 800 Personen eingerichtet. Zum Einschütten des Gases schlug man einfach einige Öffnungen in die Betondecke. Da die Endlösung von Höss immer größere Mengen von Toten verlangte, begann nunmehr der Bau der 4 großen Krematorien in Birkenau. Jedes von ihnen hatte eine Gaskammer für ca. 2000 Menschen. Die Todesfabrik Auschwitz beschleunigte ihr Tempo. Alle Häftlinge aus den nunmehr pausenlos ankommenden Transporten, sie brachten Menschen aus allen von Hitler besetzten Ländern Europas, wurden nunmehr bereits draußen an der Bahnrampe durch SS-Kommandos einer Selektion unterzogen. Alle nach Ansicht der SS-Ärzte nicht zur Arbeit tauglichen, meist handelte es sich dabei um alte Leute, Frauen und Kinder, wurden sofort für die Vergasung ausgesondert. Das nunmehr in größeren Mengen notwendige Gas für die 4 Räume in Birkenau lieferte die Frankfurter Firma Degesch, die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung. Zur Tötung von 2000 Menschen waren 12 Kilogramm Zyklon B notwendig. Das Kilo kostete 5 Reichsmark. Die Tötung von 2000 Menschen verursachte also der SS lediglich Unkosten von 60 Reichsmark. Der Fachausdruck für diese Art von Massenvernichtung lautete Desinfektion. Josef Kleer wurde Chef der SS-Desinfektoren. Der Zeuge Ignaz Golik, heute Redakteur für Architektur und Städtebau an einer Warschauer Zeitung, erinnert sich genau an Kleer und dessen neue Tätigkeit. Chef, sogenannte Kommando des Desinfektoren, war Josef Kleer. Den Kleer hatte ich früher kennengelernt, und zwar als ich noch bei der SS-Küche gearbeitet habe. Ich sah sehr oft, als Kleer, der, wie ich schon früher gesagt habe, Desinfektorenkommandos, der Führer Desinfektorenkommando war, beschäftigte sich mit damals als SDG nicht nur Sanitätssachen, aber mit Vergasung Häftlingen. Ich sah im Jahre 1943 als ein Kommando, sogenanntes Sonderkommando, ungefähr 200 bis 300 Häftlinge von Birkenau nach Auschwitz, begleitet von 2 bis 3 SS-Kompanie begleitet, kam nach Krematorium 1. Ich guckte damals durchs Fenster von SS-Revier und sah SS-Obersturmführer Schwarz, Untersturmführer Hessler und die anderen Leiter des Lagers, die bei dieser Vergasung teilgenommen haben. Befehl zur Vergasung, als schon die Juden ausgezogen sind und nach in Krematorium hineingeschickt, gab damals SS-Oberscharführer Josef Kleer. Auch die anderen Abteilungen innerhalb der SS-Hierarchie des Lagers beeilten sich nunmehr, auf ihre Weise dem Befehl zur Endlösung der Judenfrage Folge zu leisten. Dem willkürlichen Mord waren Tür und Tor geöffnet, seit auf der sogenannten Wannsee-Konferenz, die von Heydrich geleitet wurde, beschlossen wurde, binnen kürzester Frist möglichst alle Juden im Einflussgebiet Hitlers zu beseitigen. Heydrich eröffnete die Konferenz, die im Büro der Internationalen Kriminalpolizeikommission in Berlin am Großen Wannsee 56 bis 58 stattfand, mit einem langen Rückblick auf die Auswanderung der Juden seit 1933 und kam dann zum Kern der Sache. In großen Kolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in die besetzten Ostgebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Nach Heydrichs Befehl wurden die Juden in Auschwitz entsprechend behandelt. In der Folge dieses Befehls gewannen im Lager eine Reihe von SS-Leuten für die Häftlinge unheilvolle Bedeutung. Der Rapportführer und SS-Unterscharführer Oswald Kaduk. Der polnische Lungenspezialist und Universitätsprofessor Dr. Kloczynski sagt aus: Wir als Pfleger aus Krankenbau wurden gerufen paar Mal nach alte Wäscherei, wo hatte Kaduk als Rapportführer viele Häftlinge als Arbeitsblöcke mitgebracht. Die Leute wurden damals ganz nackt vor den Kaduk gekommen und Kaduk hat mit seinem großen Stock die Leute herausgebracht aus der Reihe und auf eine Seite gruppiert. Dieser Stock hat, wie Sie mir schon erzählt haben, eine Krücke gehabt und er hat sie damit am Hals praktisch geangelt. Oder durch die Füße. Ja. Oder am Hals oder durch die Füße. Und diese Leute waren aus der Reihe herausgebracht. Dann kamen die Autowagen aus dem Lager, aus Fahrbereitschaft und die Leute Das waren die schwächen Leute, die Leute, die abgemagert waren, nach Birkenau geschickt. Wir hatten durch unsere Schreibstube festgestellt, dass diese Leute wurden vergast und die Totenmeldungen nach außen geschickt waren. Der Wiener Rechtsanwalt Dr. Friedrich Skrein schildert im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Rapportführers Kaduk diesen Vorfall. Im Spätsommer 1944, wo ich in der Häftlingsbekleidungskammer beschäftigt war, verzögerte sich der Abendappell, bei dem ich dem Block 16 zugeteilt war. Unser Aufstellungsort befand sich vis-à-vis dem Platz, den der Lagerführer und die drei Rapportführer Kaduk, Clausen und Hartwig beim Appell einnahmen. Links davon wurde bei Bedarf der Bock aufgestellt, auf dem die oft verhängte Prügelstrafe an Häftlingen vollzogen wurde. Die Ursache des verzögerten Appells bestand darin, dass ein Häftling fehlte. Man fand ihn schließlich. Er war von der Arbeit erschöpft im Block 16 eingeschlafen. Er wurde von Kaduk und Clausen in Empfang genommen. Die beiden schlugen wie wahnsinnig mit den Fäusten auf den Kopf des Häftlings. Er ging mehrfach zu Boden und wurde von Kaduk mit einem Guss aus dem Wasserkübel wieder geweckt. Als er sich nach 10 Minuten nicht mehr vom Boden erheben konnte, begannen Kaduk und Clausen, den Brustkorb des liegenden Häftlings einzutreten. Der Häftling starb schließlich und wurde weggetragen. Aber auch die niederen SS-Ränge versuchten auf ihre Weise, den Vernichtungsbefehlen des Reichssicherheitshauptamtes Folge zu leisten. Der Block- und SS-Rottenführer Stefan Barecki. Der heute in Katowice lebende polnische Bergmann Josef Pollack hatte das zweifelhafte Vergnügen, von Barecki jovial mit Jupp angeredet zu werden. Es war so gewesen, die Juden, die haben sich von dem Krematorium durch die Zäune, die waren, sie haben raus, sind das befreit, ja. Und die sind ins Wald hineingelaufen, also das war durch ein kleines Wald. Nur die anderen, also Leute, die haben gejagt, die Juden, aber der Dienst, eifrigste war der Borecki, der hat bis zum letzten Juden hat er gejagt und bis zum letzten hat er erschossen. Nun, da nachher kamen wir in unserem Lager, in meiner Lager hat er dann erzählt, als sie so bei zwischen uns erzählt, wie die Juden feiglich gewesen waren, feig, das war sehr, und sagte, solche Feiglinge habe ich noch nicht gesehen. Aber du kennst dir das, dir vorstellen, Jupp, weil ich meine Spinnamme Jupp ist. Ja. Ich habe die Juden erschossen und dann habe ich von den Juden Angst gehabt. Weil die haben bei sich Handgranaten gehabt und Pistolen. Aber die haben nicht mehr gelebt. Und von diesen, meinen hier, diesen hat er mir gezeigt, in den Sturmgewehr, habe ich 15 Juden umgelegt. Um die Endlösung, die Vernichtung in Befolgung der Befehle Berlins, kümmerte sich bei den unzähligen politischen Gefangenen die politische Abteilung im Auschwitzer Stammlager. Auschwitz war die letzte Station politischer Häftlinge, und zwar vor allem derjenigen, die von der Gestapo ihres Heimatbezirkes Akten mit dem Vermerk RU, Rückkehr unerwünscht, mit auf den Weg bekommen hatten. Der Vermerk bedeutete für die politische Abteilung, dass sie Sorge für das Verschwinden des Häftlings zu tragen habe. Wie und wann, das wurde nicht vorgeschrieben und blieb der Laune der Lagerverwaltung überlassen. Eine Gruppe von Männern personifiziert in heutiger Sicht die Tätigkeit der politischen Abteilung im Lager Auschwitz. SS-Oberscharführer Wilhelm Boger. Der Zeuge Stanislaw Kaminski kam als Kind mit 15 Jahren ins Lager. Noch heute, wenn er den Namen Bogers hört, scheint er von Angst geschüttelt. Und einen Tag, ich habe dort gemacht, die sauber auf eine Stube. Diese Zeit, ich habe gehört auf dem Hof, welche schreien. Ich wollte sehen, was ist los. Die Fenster waren zugedeckt mit den Bretten, aber im einen Bretten waren die Lochen. Ich gucke durch die Lochen, ich habe dort gesehen, auf dem Platz, die Häftlings haben auf dem, mit dem Draht gebindet hinten die Hände und ohne Kleider. Und die SS-Männer schreien los, los. Und iż jak doprowadzali do, jak będzie po... Abgeholt. Zum dem schwarzen Wand. Dort die Häftlinge müssen auf dem Knie stehen. Bei ihm war auch Bogger. Ich kann nicht lange sehen, aber ich habe dort gesehen, nach dem Toten, die Menschen, Häftling, andere Häftlinge von der Leichenkommando haben anziehen von dem abgezogen von der Wand die Leichen in die Ecke. Bogger war bei die Totschlagen. Ich habe genau nicht gesehen, aber ich habe gesehen, mit Pistole in die Hand hat gehabt. Ich habe von dem Bogger große Angst. Er spricht sehr wenig, aber wer ein marschiert durch Lager, wir schauen für ihn, als die, kommt die Tod. Der Zeuge Dr. Glowatzki beobachtete Boger praktisch bei jeder Exekution, die im Hof der politischen Abteilung stattfand. Dort habe ich gearbeitet in einem Leichenträgerkommando in Auschwitz in Block 20. Mit dem Boger kam ich zusammen viel Mal. Jetzt kann ich genau nicht erinnern, wie viel war das mal, nicht? Ich habe ihn gesehen bei jeder Erschossung in Block 11, bei der schwarzen Wand. Boger und die anderen SS-Leute der politischen Abteilung gingen im weiteren Verlauf des Vernichtungsprogramms von Auschwitz auch dazu über, Frauen und Kinder im Hof von Block 11 zu erschießen. Der Zeuge Dr. Patschula sah es mit an. Ich erinnere mich so einem Fall von der Zeit 1943. Es war späte Sommerzeit oder frühe Herbstzeit, wo eine Gruppe von Zivilhäftlingen, zivil angekleideten Gruppe von Menschen, darunter Frauen und Kinder, in den Block 11 eingeliefert waren. Und da sah ich den Boger mit einem Karabiner auf den Block sich zu begeben. Und man hörte dann nachher die Schüsse, die als Luftbixe knallen zu hören waren. Also es handelt sich wahrscheinlich um ein Kleinkalibergewehr mit Schalldämpfer gehandelt. Nachher ging Boger raus. Und dann traten die Leichenträger an seine Arbeit. Boger hatte Kollegen, die ihn bei den Exekutionen an der schwarzen Wand ablösten. Der SS-Oberscharführer Klaus Dülewski. Der Arzt Dr. Glowatzki beobachtete Dülewski aus einem Winkel des Hofes, wo er als Leichenträger die Exekution abwarten musste. Dr. Glowatzki sagt, dass er während der Exekutionen an der schwarzen Wand bei fast jeder Exekution, wo er dabei war, hat den Klaus Dülewski gesehen. Er ist dort mit dem Palitsch gekommen und zweimal, sagt Dr. Glowatzki, hat er persönlich gesehen, wie der Dülewski mit Genickschuss Leute erschossen hat. Überleben und Tod der Häftlinge wurde in Auschwitz genau Buch geführt. Alle Häftlinge, die die erste gnadenlose Selektion bei der Ankunft am Bahngleis durch eine Einweisung ins Lager überstanden und nicht sofort zur Vergasung ausgesucht wurden, kamen in die Kartei der Aufnahme in der politischen Abteilung. Ihr Leiter war der SS-Oberscharführer Hans Stark. Starks langjähriger Häftlingsschreiber überlebte das Lager. Kasimir Smolen ist heute Direktor des Museums in Auschwitz. Der Stark, als noch die Juden nicht gekommen sind ins Lager, also die Massentransporte von Juden, war ein gewöhnlicher Funktionär in politischer Abteilung. Aber schon damals hat er sich interessiert und sogar hat teilgenommen, selbst hat erschossen viele Häftlinge, die ins Lager gekommen sind. Ich kann mich genau erinnern, dass er immer um sogenannten Kleinkalibergewehr gegangen ist zum Rapportführer. Das war die Stube von Palitsch. Palitsch war der bekannteste SS-Mann, der viele Häftlinge auch erschossen hat. Dort hat er immer den Gewehr genommen und ist gegangen mit diesen Häftlingen, die neu eingelieferten, in Krematorium 1 im Auschwitz. Er hat dort die Erschießungen gemacht. Also bei Exekution war ich nicht, aber er hat den Gewehr mitgenommen. Die Leute, das waren Kinder, Frauen oder Männer, hat abgeführt mit Gewehr schon zum Krematorium und nachher ist ohne diesen Leuten zurückgekommen. Er war immer nervös, als er schon zurückgekommen ist, hat den Gewehr abgegeben, dem Palitsch, dem Rapportführer. Und ich kann mich erinnern, das war eine Gewohnheit von Stark, hat immer Hände abgewaschen. Ein Häftling musste sogar die Stiefel sauber machen. Und wir haben gefragt den Häftling, ob er manchmal auch Blut gesehen hat. Manchmal hat er gesagt, der Häftling, der Kalefaktor, hat gesagt, tatsächlich, es waren kleine Spuren von Blut. Auch der Zeuge Dr. Patschulla hat Stark bei diesen Exekutionen beobachtet. Ich habe es gesehen, wo Stark sich zu einer Exekution, zu mehreren Exekutionen auf Block 11 allein begab. Dann wurden Schüsse gehört. Ja. Und dann, das hat auch manchmal mehrere Stunden gedauert. Im November 1943 wurde der erste Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höss, zur Inspektion der Konzentrationslager nach Oranienburg versetzt. Seinen Posten in Auschwitz übernahm SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel. Höss beschreibt Liebehenschel in seiner im Gefängnis in Krakau verfassten Selbstbiografie. Liebehenschel, der neue Kommandant, war ein reiner Büroarbeiter. Er kannte die Konzentrationslager nur vom Schriftverkehr und besaß keinerlei praktische Erfahrung. Nur so ist sein Versagen als Kommandant zu erklären. Dieses angebliche Versagen Liebehenschels war jedoch für die Häftlinge ein Segen. Kurz nach seinem Amtsantritt kam es zur Entlassung sämtlicher im Block 11 eingesperrten politischen Gefangenen. Die Erschießungen an der Schwarzen Wand wurden eingestellt. Dass Höss diese Maßnahmen ein Versagen nennen musste, war klar, wenn man bedenkt, mit welcher Perfektion Höss Auschwitz als Vernichtungsmaschinerie konstruiert hatte. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet der humanste Kommandant von Auschwitz mit der Judengesetzgebung in Konflikt geriet. Er geriet in Schwierigkeiten wegen des Deliktes der Rassenschande. Anfang 1944 reichte der neue Kommandant beim Reichssicherheitshauptamt ein Gesuch auf Erteilung einer Heiratserlaubnis ein. Es stellte sich jedoch bei einer Nachprüfung des Vorlebens der verlobten Liebehenschels durch die Gestapo heraus, dass sie Jahre zuvor in Beziehung zu einem Juden gestanden hatte. Das Heiratsgesuch wurde abgelehnt. Liebehenschel wiederum weigerte sich, den ablehnenden Bescheid zur Kenntnis zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt betrat, geschickt vom Reichssicherheitshauptamt, um Liebehenschel zur Raison zu bringen, Sturmbannführer Richard Bär das Gebiet des Lagers. Durch einen ungünstigen Bericht über Liebehenschel erreichte er dessen Strafversetzung nach Lublin und wurde selbst dritter und letzter Kommandant von Auschwitz. Bär sorgte sofort dafür, dass die Vernichtungsmaschinerie des Lagers wieder auf vollen Touren lief. Die Zahl der an der Schwarzen Wand Erschossenen stieg von Tag zu Tag. Die Zahlen der Vergasten erreichten so ungeheure Höhen, dass die Krematorien nicht mehr imstande waren, die Leichen zu verbrennen. Ende 1944, während alliierte Truppen von Ost und West immer mehr auf Hitlerdeutschland zumarschierten, empfing Bär von Berlin den Befehl zur Evakuierung des Lagers. Bei 30 Grad Kälte begann das Ende des Konzentrationslagers. Während die Krematorien von Birkenau unter den Sprengladungen der SS in die Luft flogen, wurden die gehfähigen Häftlinge zu Transporten zusammengestellt und marschierten unter der Bewachung von SS-Gruppen auf verschiedenen Straßen Schlesiens in Richtung auf Breslau. Der Zeuge Dr. Klotschinski hat diesen Todesmarsch der letzten von Auschwitz mitgemacht. In Nacht, ich war bei dieser Evakuation anwesend, gingen mehrere Transporte, die ca. 5.000 oder 6.000 Leute hatten, in verschiedenen Kolonnen durch die oberschlesische Wege in Richtung nach Westen gekommen. Jede Kolonne hat die SS-Leute als Begleitung gehabt und die SS-Leute haben strengste Befehle sich speziell bei dieser Evakuationsmarsch sich benehmen. Also der erste Befehl war solcher, dass jeder, der nicht weitergehen kann, der geht zu langsam, der probiert ein bisschen nach außen gehen, soll sofort auf Ort und Stelle erschossen sein. Bei meiner Kolonne, das habe ich persönlich gesehen, sind mehrere Häftlinge, die nur ein bisschen schwach waren, sofort erschossen bei dem Wege. Und hinter unserer Kolonne ging eine Gruppe von SS-Leuten, die diese Leute, die erschossen waren, ins Graben, die bei dem Wege standen, weggeschmissen waren. Auf diese Weise sind große Häufen von toten Leuten gemacht. In Wodzislaus, wo wir auf den Eisenbahn kamen, habe ich den Kommandant von Auschwitz, Richard Berth, gesehen. Und neben den Waggons von Eisenbahn standen große Häufen von toten Häftlingen gemacht, die in Schnee gelegen waren. Ich habe auch gesehen, dass noch als wir ins Waggons gekommen waren, noch die schwachen Leute an Ort und Stelle in Anwesenheit von Richard Berth erschossen waren. Ende Januar besetzten russische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz. Ihre Kameraleute hielten fest, was von der SS hinterlassen wurde. Offene Massengräber, einige tausend todkranke, abgemagerte Häftlinge, die im Krankenbau geblieben waren. Anhand aufgefundener Akten stellten sie eine erste Statistik auf, deren Richtigkeit sich auch durch spätere Untersuchungen bestätigte. Rund 4,4 Millionen Menschen wurden in der Zeit von 1940 bis 1944 nach Auschwitz transportiert. Nur etwa 60.000 von ihnen kamen mit dem Leben davon. 4 Millionen Männer, Frauen und Kinder wurden bereits draußen vor dem Lager an den Bahngleisen von den SS-Ärzten zur Vergasung ausgesucht. 404.222 wurden ins Lager eingewiesen. Die Mehrheit von ihnen starb an Hunger, Seuchen oder durch Gewalt. In Auschwitz hatte unter den Häftlingen eine kleine Widerstandsgruppe existiert. Ihr war es gelungen, während der vergangenen Jahre Personalangaben und Einzelheiten über eine Anzahl der führenden SS-Leute des Lagers herauszuschmuggeln. Die Informationen waren in die Hand der Alliierten gelangt. So setzte sofort in allen inzwischen von alliierten Truppen besetzten Teilen Europas eine Fahndung nach den Verantwortlichen ein. Die Fahndung hatte zumindest teilweise Erfolg. In Schleswig-Holstein fiel der erste Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höss, in die Hand der Amerikaner. In Polen, Österreich und Deutschland wurden andere Angehörige der Auschwitzer SS gefunden. 1947 fand in Krakau ein erster großer Prozess gegen 40 ehemalige SS-Leute statt. Rudolf Höss und über 30 seiner Leute wurden zum Tode, eine kleine Gruppe zu Zuchthausstrafen verurteilt. Ein ehemaliger Arzt von Auschwitz wurde freigesprochen. In Deutschland begann die Fahndung nach den noch in Freiheit befindlichen SS-Leuten von Auschwitz, die sich Verbrechen zu Schulden kommen ließen, erst sehr spät. Der hessische Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer erläutert, warum das so war. Erst im Jahre 1953 wurde eine Gesetzesbestimmung in Deutschland geschaffen, durch die der Bundesgerichtshof in die Lage gesetzt wurde, eine einzelne Staatsanwaltschaft in Deutschland mit der Verfolgung von Taten zu betrauen, die außerhalb der Bundesrepublik erfolgt sind. Das war ein Handicap für sämtliche Staatsanwaltschaften und für sämtliche Gerichte. Das ist nicht der einzige Grund, warum wir erst heute an diese Dinge herangehen, aber es ist einer der wichtigsten, einer der strafprozessualen Gründe, die frühere Verfahren in der Bundesrepublik gehindert haben. Es war nicht der einzigste Grund. Denn in der Bundesrepublik, Generalstaatsanwalt Dr. Bauer führte es kürzlich in einem Interview mit einer Zeitung genau aus, bestand seit 1948 eine spürbare Müdigkeit, sich mit derartigen Prozessthemen zu beschäftigen. Diese Müdigkeit erstreckte sich auch auf die den Staatsanwaltschaften übergeordneten Stellen. Erst seit 1958 hat man sich wieder darauf besonnen, dass man die Verbrechen während des Naziregimes in strafrechtlicher Beziehung nicht einfach mit Schweigen übergehen konnte. Hinzu kam, dass alle aufgefundenen Dokumente, die zur Vorbereitung von Prozessen hätten dienen können, von den Alliierten nach Beendigung der Nürnberger Prozesse in Archive ihrer Heimatländer überführt und nicht für deutsche Stellen zugänglich waren. Die Russen stellten ihren Teil später Ost-Berlin zur Verfügung, von wo die Dokumente des Dritten Reiches als wohlfeile Propagandamunition gegen die Bundesrepublik in die Öffentlichkeit kamen. Die Amerikaner öffneten ihre Archive erst Ende der 50er Jahre. Erst zu diesem Zeitpunkt konnten deshalb die Staatsanwaltschaften anfangen zu arbeiten und mit dem notwendigen Echo in der Öffentlichkeit rechnen. Dies hat dann die Justizministerien der Länder veranlasst, in Ludwigsburg die Zentralstelle zur Bekämpfung von NS-Verbrechen zu gründen und Mittel bereitzustellen. Unter der Leitung eines Oberstaatsanwaltes machte sich in Ludwigsburg eine Handvoll Fahndungsbeamte daran, den strafrechtlichen Nachlass des Hitler-Regimes prozessreif zu machen. Doch wieso wurde Frankfurt für den großen Sammelprozess gegen die schuldigen SS-Leute von Auschwitz für zuständig erklärt? Dr. Bauer beantwortet diese Frage. Sie haben mich nun eigentlich auch gefragt, warum nun eigentlich der Prozess in Frankfurt stattfindet. Und das hängt genau mit der Gesetzesbestimmung zusammen, von der ich Ihnen gerade berichtet habe. Es ist ganz seltsam, wie diese Prozesse im Grunde genommen erwachsen. Frankfurt war natürlich nicht für Auschwitz zuständig, aber es geschah eines Tages, dass ein jüdischer Mensch sich mit einem Journalisten in Verbindung gesetzt hatte und ihm in ganz anderem Zusammenhang erzählte, er habe seinerzeit in Breslau gelebt und wie er in Breslau das Ende des Krieges erlebt habe, habe damals die SS das SS- und Polizeigericht in Breslau vernichtet. Damals war eine Bestimmung, wonach sämtliche geheimen Akten verbrannt werden sollten. Die SS hat gleich das ganze Gebäude verbrannt und durch die Fenster flogen einige rauchende, verglühende Papiere, die der Betreffende gesammelt hat. Er hat sie aufbewahrt und eines Tages dem Journalisten gezeigt. Der Journalist war so großartig und liebenswürdig, sie uns vorzulegen. Wie wir diese Papiere gesehen haben, erwies es sich, dass es sich um ganz seltene Papiere aus Auschwitz handelt. Es handelte sich um Formulare, die die Tötung auf der Flucht betreffen. Bestimmte Formulare, die teilweise sogar die Unterschrift von Höss erkennen ließen. Damit hatten wir nun einen Zipfel von Auschwitz in Frankfurt. Wir selber waren nicht zuständig. Wir haben diese Papiere an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gesandt. Und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat aufgrund der Bestimmung, die ich vorhin genannt habe, die Staatsanwaltschaft in Frankfurt für den Komplex Auschwitz als zuständig erklärt. So sind wir zu diesem Prozess gekommen und er entwickelte sich in der Zwischenzeit zu dem wahrscheinlich größten Prozess in der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. In einer schmalen Seitenstraße der Frankfurter Zeil sitzen in einer von den Gerichtsbehörden hinzugemieteten Wohnetage zwei Staatsanwälte, ein Kriminalbeamter und eine Stenotypistin. Die beiden Staatsanwälte sind jung. Sie erlebten das Hitler-Regime erst in den letzten Kriegsjahren bewusst. Ihr juristisches Studium absolvierten sie in der Zeit nach dem Kriege. Aber es gibt wohl kaum einen Menschen in der Bundesrepublik, der besser über Auschwitz Bescheid wüsste, als diese zwei jungen Leute. Ihre Arbeit, den Auschwitz-Komplex prozessreif zu machen, dauerte 3 Jahre. 6.000 bis 7.000 Angehörige der SS sind im Laufe der Zeit von 1940 bis 1944 in Auschwitz eingesetzt gewesen. Es bestand bei ihnen ein ständiger Wechsel. Nur wenige waren während der ganzen Zeit im Lager tätig. 6.000 bis 7.000 SS-Leute mussten gesucht, geprüft und gesiebt werden. Bei rund 1.000 von ihnen fand die Staatsanwaltschaft genauere Hinweise. Die Suche nach ihnen innerhalb der Bundesrepublik und West-Berlin zeigte bald, dass in rund 200 Fällen das aufgefundene Material zu Mord- und Totschlagsanklagen ausreichte. Rund die Hälfte davon war jedoch im Krieg gefallen. Ein weiterer Teil blieb bis zur Stunde unauffindbar. Der größte Teil der beschuldigten ehemaligen SS-Leute von Auschwitz bildet ein psychologisches Rätsel. Denn es erscheint völlig unverständlich, wie Menschen imstande sein können, unter dem Druck derartiger Erlebnisse und mit einem solchen Maß von Schuld belastet, ein normales bürgerliches Nachkriegsleben zu führen, einer geregelten Arbeit nachzugehen, Familien zu gründen, Kühlschränke und Automobile zu kaufen, als wenn nichts, aber auch gar nichts geschehen wäre. Das Nachkriegsleben der meisten der beschuldigten SS-Leute von Auschwitz kannte nur 2 Ziele, am wirtschaftlichen Aufschwung unseres Landes teilzuhaben und durch einige Tricks und erfolgreiche Verschleierungsmanöver eine Strafverfolgung zu verhindern. Es gelang ihnen beinahe 15 Jahre. Der Hauptangeklagte, der letzte Kommandant von Auschwitz, Richard Bär, starb wenige Monate vor Prozessbeginn in der Untersuchungshaft. Sein Leben nach dem Kriege erscheint jedoch so typisch für die SS-Männer von Auschwitz, dass es hier kurz geschildert sei. Bär hatte nur eine einzige Lüge nötig, um sich für anderthalb Jahrzehnte vor einer Strafverfolgung zu schützen. Mit organisierten Stempeln machte er sich in den Kapitulationstagen durch die Ausstellung falscher Papiere zum Infanteristen Karl Neumann. Unter diesem Namen nahm er bereits kurze Zeit nach Kriegsende mit seiner Frau Kontakt auf. Im Flüchtlingslager Hogenborn erhielt er aufgrund der gefälschten Papiere einen Flüchtlingsausweis. Beides genügte den Polizeibehörden, um ihm einen Personalausweis auf den Namen Karl Neumann auszustellen. Er fand eine Anstellung als Forstarbeiter und später als Haumeister auf den Bismarckschen Gütern im Sachsenwald bei Hamburg. Während seine Frau Maria den Behörden gegenüber erklärte, ihr Mann sei verschollen, erwarb Bärs Schwiegervater in Dassendorf ein Grundstück, baute darauf ein Haus, in das Bär, alias Neumann, einzog. Seine Frau, die in Dassendorf unter ihrem wirklichen Namen auftrat, besuchte ihn dort häufig. Das ging so lange gut, bis die Frankfurter Staatsanwaltschaft vor über 2 Jahren ein Fahndungsbild Bärs in SS-Uniform veröffentlichte. 2 Tage später wurde er verhaftet. Bei seiner Verhaftung beschmutzte er aus Angst seine Hosen mit Kot. Nachdem man ihn notdürftig gesäubert hatte, verlangte er plötzlich von den Polizeibeamten, als Offizier behandelt zu werden. Wilhelm Boger, der Schrecken der Häftlinge in der politischen Abteilung von Auschwitz, führte nach dem Kriege das Leben eines kleinen, pflichtgetreuen Angestellten. So schildern ihn zumindest seine Arbeitskollegen in den Stuttgarter Heinkelwerken. Er sprach nie über sein Vorleben, betete mit seiner Frau und den Töchtern vor jeder Mahlzeit und galt in dem kleinen Ort Hemmingen, wo er eine bescheidene Werkswohnung innehatte, als das Muster eines guten Ehemannes und Familienvaters. Er trug seiner Frau die Markttaschen nach Hause und gab sich im vertrauten Kreise wilhelminisch national. Seine Frau will von der Vergangenheit ihres Mannes nichts gewusst haben, obgleich sie längere Zeit bei ihm in Auschwitz lebte. Als die Polizeibeamten ihn in den Heinkelwerken abholten, sagte er zu seiner Frau, »Ich werde wohl nicht wiederkommen.« Oswald Kaduk, der berüchtigste Rapportführer des Lagers Auschwitz I, wurde in Berlin gefunden, unter seinem wirklichen Namen. Er war Pfleger in einem Westberliner Krankenhaus. Nach Aussage der Oberschwester hätten ihn alle Kranken in ihr Herz geschlossen. Sie nannten ihn Vater Kaduk, weil er so freundlich und hilfsbereit gewesen sei. Sein Nachkriegsweg ist durch eine Reihe von Lügen gekennzeichnet, die ihm schließlich den Aufbau einer bürgerlichen Existenz ermöglichten. Kaduk wurde am 8.12.46 in Löbau in Sachsen verhaftet und wegen Osteinsatz als Berufssoldat von einem sowjetischen Militärgericht zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Russen erkannten in ihm nicht den ehemaligen Rapportführer von Auschwitz. Er wurde nach wenigen Jahren entlassen und ließ sich vom Bezirksamt Wedding eine Bescheinigung als politischer Häftling der Zone ausstellen. Auf diese Weise erlangte er eine Reihe von finanziellen Hilfszuwendungen, eine Wohnung und sehr bald einen Arbeitsplatz im Krankenhaus Tegel. Seine Nachbarn hielten ihn für einen ruhigen, zurückhaltenden Menschen, dessen hervorstechendste Eigenschaften seine Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft gewesen seien. Seine Kollegen im Krankenhaus meinen, wenn Oswald wiederkäme, er könnte sofort wieder bei uns anfangen. Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man dem Nachkriegsleben des Abspritzers von Auschwitz, des Chefs der Desinfektoren, Josef Klehr, nachgeht. Ihm gelang es, ohne erkannt zu werden, sich nach Braunschweig abzusetzen. Er fand Arbeit bei der Firma MIAG. Seine Arbeitskollegen schildern ihn als einen streitsüchtigen, rechthaberischen und hinterhältigen Mann. Als er versuchte, einen Vorarbeiter durch falsche Beschuldigungen bei der Firmenleitung anzuschwärzen, kam es im Betrieb zu offenen Feindseligkeiten zwischen den Arbeitern und Klehr. Er verließ die Firma. Wenig später fand er neue Arbeit bei der Firma Büssing. Der Betriebsratsvorsitzende, er arbeitete mit Klehr zusammen im Karosseriebau, weiß nichts Nennenswertes über Klehr zu sagen. Stutzig wurde er erst, als eine Arbeiterin ihm erzählte, dass sie ihn von früher her kenne. Unmittelbar danach wurde Klehr in seiner Wohnung verhaftet. Die Büssing-Arbeiterin Bertha Müske schildert ihre Wiederbegegnung mit Klehr. Das war sehr merkwürdig. Ich saß in unserem Aufenthaltsraum und frühstückte. Da kam so ein Kleiner rein. Er sagte, ich will zum Meister. Da sagten wir, jetzt ist Pause, mach mal langsam. Da schimpfte der Kleine. Und da sah ich plötzlich sein Gesicht. Und er sah meins. Da wurde er blass. Dann kam er ran und sagte, ich will mit der da sprechen. Gustav hat ihn gefragt, willst du was von mir? Claire sagte, nein, ich will mit der Frau da sprechen. Da bin ich zu ihm hingegangen. Er hat plötzlich ganz leise geredet. Bertha, hat er gesagt, weißt du nicht, wer ich bin? Ich wusste es. Ich sagte, du Schwein, bist der Claire Josef und warst bei der SS. Da hat er gesagt, nein, du irrst dich, Bertha, das war mein Bruder Wilhelm. Aber ich wusste es genau, denn ich hatte ihn in Uniform gesehen, daheim in Wohlau in Schlesien. Da hat er es dann zugegeben. Er war ein Strolch schon als junger Bursch. Ab 33 ging er in der schwarzen Uniform. Er war eine Zeit als Pfleger in der Landesirrenanstalt in Leubus. Da hat er wohl Lust gekriegt aufs Totspritzen. Wenn er von Auschwitz auf Urlaub kam, ist er durch die Stadt gegangen und hat angegeben, was er so alles geworden ist. Und wenn er was sagt, dann springen alle dort in dem Lager. Bei uns zu Hause kannten alle Claires Gemeinheiten. Mein Bruder und seine Freunde haben noch eine alte Rechnung mit Claire. Die waren vor 33 alle im Arbeitersportverein. Als die Nazis kamen, hat Claire alle angezeigt. Sie wurden gleich abgeholt. Komisch, wenn man so einen Menschen nach 30 Jahren wieder sieht. Vier Nachkriegsschicksale ehemaliger SS-Männer des Konzentrationslagers Auschwitz. Sie gleichen sich alle, sieht man bei ihrem Verlauf auf das Wesentliche. Schuldbewusstsein zeigte keiner der vier. Doch einen Fall gibt es, in dem die Akzente anders liegen, tragischer, menschlicher. Der SS-Mann Hans Stark, seinerzeit Leiter der Aufnahmeabteilung in Auschwitz, beschuldigt, eine größere Anzahl von wehrlosen Menschen erschossen zu haben, war zur Zeit der ihm zur Last gelegten Taten gerade 18 Jahre alt. Erst nach dem Kriege wurde aus Stark ein Mensch, der frei von Beeinflussung zu denken begann. Nach dem Studium der Landwirtschaft trat er in das Kollegium einer landwirtschaftlichen Fachschule bei Köln ein. Sein Direktor zeichnet von Stark dieses Bild. Ein verschlossener Mann, der da auf unsere Schule kam. Sehr intelligent, doch hochgradig nervös. Einmal war ich Zeuge, wie er einen Jungen seiner Klasse äußerst unbeherrscht anbrüllte. Ich habe ihm damals ruhig klarzumachen versucht, dass ich so etwas in meiner Schule nicht wünsche. Ich machte mir über Stark oft Gedanken. Er vermied ängstlich jeden persönlichen Kontakt. Er ließ niemand an sich heran. So, als wenn er sich selbst misstraute, als wenn er Angst hätte, im freundschaftlichen Kontakt mit den Kollegen Dinge zu sagen, die er nicht sagen wollte. Stark schien unter einem ständigen, schweren, seelischen Druck zu stehen. Ich konnte nicht herausfinden, was das war. Seine Frau, die ich gut kannte, schien die Ursache von Starks ständiger Bedrückung nicht zu kennen. Vielleicht kannte sie ihren Mann gar nicht anders. Denn Stark hatte ja erst in den 50er Jahren geheiratet. Als Starks hierher gezogen waren, hatten sie eine 4-jährige Tochter. Der Sohn wurde hier 1958 geboren. Er war gerade ein Jahr, als die Kriminalbeamten am 23. April 1959 bei uns in der Schule erschienen. Stark brach zusammen, als er sie sah. Er leugnete nichts. Er bestritt keine der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen. Seine Frau war wie vor den Kopf geschlagen. Sie schrie die Beamten an, ihren Mann dazulassen. Sie begriff überhaupt nicht, wessen Mann ihn bezichtigte. Stark war weiß wie die Wand. In höchster Erregung sagte er zu ihr, »Sie holen mich wegen Dingen, die lange vor unserer Ehe geschehen sind. Du hast keinen Anteil daran. Ich konnte dir nichts davon erzählen.« Wenn ich mir heute, fast 4 Jahre später, das zerquälte Gesicht dieses Mannes vorstelle, dann weiß ich, dass Stark jahrelang nachts nicht geschlafen hat. Er war jung, blutjung, als man ihn nach Auschwitz brachte. Konnte man von einem so jungen Menschen verlangen, sich gegen seine Vorgesetzten, gegen Höss und dessen Helfer zur Wehr zu setzen? Die Frau von Hans Stark war ein Kind, als ihr Mann in Auschwitz tätig war. Der Prozess gegen ihren Mann wird sie und ihre Kinder genauso hart bestrafen wie den, der vor den Schranken des Gerichtes steht. Ihr Standpunkt ist verständlich. Mit den kleinen Kindern kann ich nicht arbeiten gehen. Was soll aus uns werden, wenn er zu langer Gefängniszeit verurteilt wird? Meine Tochter geht hier in die Schule. Sie stellt komische Fragen in der letzten Zeit. Ihre Kameradinnen sagen zu ihr, dass Hans Stark ein Verbrecher ist. Ich weiß nicht, was ich ihr antworten soll. Mein Mann ist ruhiger geworden, seitdem man ihn geholt hat. Doch für uns hat es erst angefangen. Warum holte man ihn erst zu spät? Ein Gericht nach 18 Jahren? Wer kann da noch genau sagen, was war er? Er soll ja alles eingestanden haben. Er war 19, damals in Auschwitz. Als ich 19 war, hätte man mir viel erzählen können. Wer kann schon verstehen und sich entscheiden mit 19? Die Meinung des Anwalts von Stark über den Fall seines Mandanten. Ein junger Mann wie Stark mit einer SS-Ausbildung, die vor allen Dingen in ideologischer Beziehung seit seinem 16. Lebensjahr an ihm vollzogen wurde, müsste weitgehend aus der Verantwortung für seine Taten entlassen werden, die er als Heranwachsender begangen haben soll. Ich benutze hier den entsprechenden Terminus des Jugendstrafrechts, wo es im Wesentlichen auf die Prüfung des Unrechtsbewusstseins bei einem heranwachsenden Täter ankommt. Die Verantwortlichkeit für eine Tat wird zwar in solchen Fällen bejaht, jedoch billigt man heranwachsenden Tätern in der Regel wegen ihrer Jugend zu, noch nicht im Vollbesitz des Unrechtsbewusstseins zu sein. Es wird schwer werden für Stark in diesem Prozess. Denn mit ihm sitzen Mörder aus Passion auf der Anklagebank. Öffentlichkeit und sicher auch Geschworene werden nach Beginn des Prozesses eine pauschale, ablehnende Haltung gegen alle angeklagten SS-Leute von Auschwitz einnehmen. Und die Scheußlichkeiten, die ein anderer, zur Zeit der Tat Erwachsener, anrichtete, werden, wenn auch nicht direkt fassbar, meinen Mandanten mitbelasten. Hier sind Imponderabilien im Spiel, mit denen man rechnen muss. Genauso übrigens, wie es feststeht, dass dieser Prozess schon jetzt aus dem Fahrwasser der Justiz in das der Politik geraten ist. Er wurde bereits vor seiner Eröffnung zu einer Angelegenheit der Bundesrepublik in ihrem Bestreben, sich durch juristische Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit in den Augen der anderen voll zu rehabilitieren. Doch eine solche Entwicklung kann der eigentlichen Aufgabe, Recht zu sprechen, ein gerechtes Urteil zu fällen, durchaus hinderlich sein. Starks Anwalt stellte die Frage nach der Aufgabe eines solchen Prozesses. Andere Stimmen, die Stimmen von Bürgern der Bundesrepublik, meinten, dass es überhaupt an der Zeit sei, mit derartigen Prozessen aufzuhören. Sie verkennen dabei jedoch, dass derartige Prozesse, nämlich solche, in denen durch ein abschließendes Sammelverfahren ein großer Komplex endgültig abgeschlossen werden könnte, in Deutschland bisher noch überhaupt nicht stattfanden. Der Auschwitz-Prozess wäre der erste. Weitere Prozesse sollen, wie von den verschiedenen Staatsanwaltschaften im Bundesgebiet zu erfahren ist, nachfolgen. Pauschalprozesse gegen Angehörige der ehemaligen SS-Einsatzgruppen, gegen Gruppen von Gestapo-Beamten in den damals besetzten skandinavischen Ländern. Und man darf nicht vergessen, dass Prozesse, die sich mit der strafrechtlichen Aufarbeitung dieses Teiles der deutschen Vergangenheit beschäftigen, immer neue Verfahren nach sich ziehen werden. So zumindest sehen es führende Strafjuristen in unserem Land. Deshalb sind in letzter Zeit sogar schon Stimmen laut geworden, die davon sprechen, dass man daran gehen müsse, alle im Dritten Reich begangenen Straftaten einer generellen Amnestie zu unterziehen. Aber kann es eine Amnestie für Mord geben, ohne dass damit an den Grundfesten unserer Strafgesetzgebung gerüttelt würde? Hessens Generalstaatsanwalt Dr. Bauer vertritt eine andere Meinung über den Sinn derartiger Prozesse, eine Meinung, die wert ist, am Schluss dieser Sendung zu stehen. Ziel der Verfahren kann nicht sein, lediglich rückwärts zu blicken. Es ist die Aufgabe dieser Strafverfahren, neue Werttafeln zu errichten und an der Zukunft mitzuarbeiten. Aus Deutschlands Schutt und Asche ist ein neuer Staat und eine neue Wirtschaft erwachsen. Auch eine neue menschliche Gesinnung ist notwendig. Sie muss sich, wie ich glaube, wie ein Vogel Phönix aus der Hölle von Auschwitz erheben und in unserem Auschwitz-Prozess deutlich werden. Wir meinen damit den Gedanken der Gleichheit aller, die Menschenantlitz tragen, Vorurteilsfreiheit und Toleranz gegenüber jedermann. Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da, hat der Dichter gesagt. Das sollte in diesen Prozessen gelernt werden. HR Retro